es nicht ein Trauerstaat, in dem ich nun mal lebe. Als Treuer spürt man es jeden Tag, die Gesetze schnell verdreht. Und ziehe Linken durch diesen Schein und sammle jeden Tag die neue Kraft. Denn diese Brecher soll es nicht sein, bisher wird nur verschwommen, nichts geschafft. Der Richter ist ihr größter Knecht, das Urteil nie normal. Und Gnade waltet nie vor Recht, unser Botzen bist du egal. Nun sieh ein bisschen durch diesen Schein und sammle jeden Tag die neue Kraft. Denn diesem Brecher soll es nicht sein, bisher wird nur versprochen, nichts geschafft. Der Staat hat seine Diener und ihm machen wir es nicht gleich. Es sind alles Großverdiener, denn Verbrecher werden reich. Und sieh ein bisschen durch diesen Schein und sammle jeden Tag die neue Kraft. Denn diese Brecher soll es nicht sein, bisher wird nur versprochen, nichts geschafft. Ob Bonzen, Medien, Richterspruch und schlägt nicht feiges Pack, die Lüge ist nie stark genug, doch wir sind doppelt stark. Doch sieh ein bisschen durch diesen Schein und sammle jeden Tag die neue Kraft. Denn diese Brecher soll es nicht sein, bisher wird nur versprochen, nichts geschafft. Die Moral von diesem Lied, die sing ich offen an. Wer uns lieber in Ketten sieht, beschwört den Rachetag heran. Und sieh ein bisschen durch diesen Schein und sammle jeden Tag die neue Kraft. Denn diese Brecher soll es nicht sein, bisher wird nur versprochen, nichts geschafft. Bisher wird nur versprochen, nichts geschafft. Bisher wird nur versprochen, bisher wird nur versprochen, bisher wird nur versprochen, nichts geschafft.